Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Helden und Rächern kennt sich Clint Eastwood aus. Auch sein neuer Streifen über die Helden des Talis bedient dieses gut-böse Schema. Es geht um die drei US-Amerikaner, die den mutmaßlichen Terroristen im Schnellzug Talis von Amsterdam nach Paris überwältigten. Im Sommer 2015 war das. Eastwood erzählt die Geschichte und er lässt die drei realen Retter auch sich selbst spielen. Und das ist Anlass für Hartwig Tegeler, über die Eastwoodschen Rächer und Weltenretter nachzudenken und eine Top 5 für uns zusammenzustellen. Würden Sie jetzt den Film starten? Mach die Nachrichten an, komm. Du bist ein Held. Ich habe niemanden gerettet. Ich habe hier im Viertel sind Sie ein Held. Ich bin kein Held. Das finden hier aber alle. Lust auf den Film? Platz 5. Der Texaner. 1975. Am Anfang wird dem Helden übel mitgespielt. Familie tot, Heim zerstört. Und damit gerät die Rache, wie auch immer gerne bei Clint Eastwood, zum wohlfeilen Ausgangsmotiv, um sich auf die Heldenreise zu machen und am Ende dem Mörder von Frau und Kind den Säbel in den Leib zu rammen. Auf dem Weg nach Texas häuft Ex-Farmer Josie Wells nicht nur Leichenberge auf, sondern schart auch eine illustre Schar von Gefährten um sich. So viel Gefühl darf sein. Am Ende ist der All-American Hero in dieser Variante für einen Moment tatsächlich ein wenig müde von all dem Töten. Der Krieg hat uns alle einen Teil unseres Lebens gekostet. Die erzreaktionäre Variante dieses Heldentypus gibt's bei Clint Eastwood dann nicht in den texanischen Weiten, sondern in San Francisco. Ich tue nur meinen Job. Ja, den tut Dirty Harry. Platz 4. Dirty Harry kommt zurück. 1983. Es gibt mit der 45er Magnum viel wegzuputzen im Großstadtdschungel. Vierter Film der fünfteiligen Reihe über den Selbstjustizkopf, in dem Clint Eastwood den nicht nur spielte, sondern auch auf dem Regiestuhl saß. Für diesen düsteren Helden zählen nicht Recht und Gesetz, sondern das Ergebnis. Legal, illegal, scheißegal. Das lebt dieser Ordnungshüter mit seinem verkniffenen Gesicht. Ach, und noch etwas, werft die Kanonen hin. Bitte? Wir werden euch sonst hier nicht rausspazieren. Er ist wir, Drecksack. Smith, Wesson und ich, mein Junge. Platz 3. Gran Torino. 2008. Runter von meinem Rad. Dieser grissgrämige Misanthrop, Koreakriegsveteran und Rassist, der nach dem Tod der Frau nur noch den alten Ford Gran Torino liebt, ist in gewisser Weise eine Variante des Dirty Harry, aber ohne Magazin in der Knarre. Nachdem er den asiatischen Jungen von nebenan gerettet hat, bekommt Walt Kowalski gar einen Heiligenschein verpasst, wenn er sich für die Gemeinde opfert. Denn er zieht seine imaginäre Knarre, woraufhin die Gangmitglieder ihn zwar erstens durchlöchern, aber zweitens dafür endlich in den Knast wandern. Dieser Held also hat gar Jesus-Qualitäten, Junge, Junge. Und wenn das Ganze dann noch in echt passiert ist, True Story als Vorlage. Platz 2, Sully, 2016. Besseres kann dem All-American Hero der Eastwoodschen Prägung nicht passieren, um hell zu strahlen beim Sieg gegens Böse. Und sei das einfach auch nur Schicksal. Nur der Hudson war lang genug, glatt genug und weit genug, um auch nur zu versuchen, das Flugzeug sicher aufzusetzen. Aber diese Geschichte vom Flugkapitän, der den Flieger auf dem New Yorker Fluss notlandet, impliziert gleichzeitig die andere, die von 9-11. Diese Assoziationskette bedient Clint Eastwood mit den Albträumen von Sully Sullenberger alias Tom Hanks. Darin kracht nämlich das havarierende Flugzeug in einen Wolkenkratzer des Big Apple. Wenn Sully mit hartem Schnitt aus diesem Horror erwacht, wird klar, was Eastwood an dieser der Realität entnommenen Figur so interessiert, ebenso wie an dem Scharfschützen in American Sniper, der ebenfalls auf einer realen Figur basiert. Oder eben jetzt bei den drei Jungs im französischen Hochgeschwindigkeitszug im aktuellen The 15 to 17 to Paris Film. Die spielen sich gar selber. All diese American Heroes, sie sind mutig, Vorbilder, aber vor allem haben sie zu sein Labsal für die traumatisierten amerikanischen Seelen. Platz 1. Absolute Power. 1997. Und wenn sich der Held dann noch gegen das heruntergekommene Establishment in Washington wehren muss, gibt's kein Verzeihen, kein Vergeben. Gerade wenn er... Wer auf meine Tochter losgeht, muss sich nicht wundern, wenn er meinen ganzen Hass zu spüren bekommt. Wenn er die Familie schützen muss. Also rammt Clint Eastwood als Meisterdieb in Absolute Power dem bösen Secret Service Agenten... Gnade. ...die Nadel mit dem Gift in die Halsschlagader. Abgelehnt, keine Chance. In Absolute Power erzählt Clint Eastwood, was er immer am liebsten erzählte. Der individuelle Held Ob Westerner, reaktionärer Cop oder pfiffiger Dieb, dieser American Hero ist Welten- und Seelenretter im Kino. Gegen den Albtraum einer Vorstellung, dass solche Weltsicht reale Politik wird, da helfen auch all die Geigen im Abspann nichts. Die Highlights im Werk von Clint Eastwood, Hartwig Tegeler mit seinen persönlichen Top 5.